Die Heimatbesuchergruppe der Schüler der Koreanischen Oberschule in Japan unter Leitung von Jun Taegil, Direktor der Koreanischen Grund-, Mittel- und Oberschule in der japanischen Präfektur Ibaraki, legte am 23. September an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumenstraße nieder und verbeugte sich davor.